meine Überzeugungen. Warum wurde ich zum Bürgermeister gewählt? Sogar mit etlichen Stimmen der Rechten. Weil ich gern einen hebe und zu dem, der mich gestern gekränkt hat, heute sagen kann, Tag, na, wie geht's? Schließlich wiege ich so runde 3 Zentner, bin runde 1,90 groß, wäre ich 10-mal tüchtiger, aber mager. Ich säße nicht hier. Ich bin einer zum Anrennen. Viele würden mich gerne schlachten, aber ich lasse mich nicht schlachten. Man soll sie auch mal anstemmen, sonst geht die Welt gar nicht weiter. Na. Na. Eigentlich. Na. Haben Sie recht? Ja, na. Ja. Na, jedenfalls sind die Bürger vorläufig die Leidtragenden und der Bauer lacht. Aber sie wollen sich ja jetzt versöhnen. Aber die Versöhnung ist doch schiefgegangen. Darum haben sie sich doch gestern Abend besoffen. Ach. Ich hab mich schon die ganze Zeit über ihre seltsame Tischrunde gewundert. Das war also die Versöhnungskommission. Und die Bauern haben nicht gewollt. Ich habe mein Ehrenwort gegeben? Erledigt, Herr Doktor. Sie haben mir nichts gesagt. Ich käme in die größten... Es wäre für mich... Seien Sie beruhigt. Seien Sie beruhigt. Ich habe es schon vergessen. Der en gros Händler Manzo, der Freund kleiner Mädchen und bunter Abende Manzo, kann nicht ahnen, dass ihm Bürgermeister Gareis nur wie zufällig in die Quere kommt. Und wie nur laut denkt, dass man an diesem heißen Augustmittag ein kühles Lübzer vertragen könnte. Darüber hat Manzo nicht lange nachdenken müssen. Prost. Wir machen mit dir mit. Wir folgen deinen Vorschlägen. Gott, was für ein kostbarer Lohn. Was bleibt euch denn jetzt anderes übrig? Das eine ist schiefgegangen, dass eben das andere tun. Siehst du, alles weißt du eben doch nicht. Was weiß ich nicht? Von den Telegrammen. Was für Telegramme? Na los, rück raus. Ich hab dein Wort, dass die Zeitungen die Fresse halten. Die Altholmschen, ja. Also, was für Telegramme? Inhalt. Von wem an wen? Von den Geschäftsleuten. An den Regierungspräsidenten Temporius in Stolpe. Ach. Nach der Pleite wegen der Versöhnung soll der vermitteln. Den Boykott der Bauern gegen uns aufheben. Wie bitte? Also meine Vorschläge annehmen? Ja, kaufen die Bauern nicht von uns, kaufen wir nicht von ihnen. Boykott gegen Boykott. Und wie sieht das aus mit dem Punkt Bestrafung der Schuldigen für den 26. Juli? Mich und Freixen auf silbernem Tablett? Denn darum geht's doch den Bauern. Und euch, Kofmichen, auch. Und jetzt ist mein Bedarf an Humor gedeckt. Viel Erfolg morgen in Stolpe. Ich muss nach Stettin wegen der bloßen Regulierung. Wer zahlt? Du? Ich? Unterwegs, zurück zum Rathaus, geht es Gareis wirbelig durch den Kopf. Wie blöd, wie läppisch das alles ist. Und sich da hineinknien mit meiner ganzen Person? Ich bin genauso blöd. Nein, die Sache geht nicht gut aus, kann nicht gut enden. Ich muss handeln, ganz schnell, keinen Schritt zurück. Kinder, jetzt geht es wirklich los. Piekbusch? Ja, Herr Bürgermeister? Sofort das Auto raus nach Stettin, ja, zum Bahnhof. Ja. Da kriege ich noch den Berliner Zug.